Sie schon, wer die Dame ist? Auf jeden Fall eine gute Unterhaltung. Die Fälle des Kommissario Guido Brunetti. Das schmutzig-graue Wasser in den Kanälen Venedigs stand fast still. Unmerklich nagte es dennoch an den Grundmauern der alten Paläste und der verkommenen Wohnhäuser. Von außen gesehen gab es keine Hinweise auf eine Störung des etwas zu ruhigen, ja fast langweiligen Lebens in der herbstlichen Stadt. Und dennoch brodelte es in der Lagunenstadt. In der Pause bei der Premiere von La Traviata in der traditionsreichen Oper La Fenice wurde der weltberühmte Dirigent Helmut Wellauer vergiftet in seiner Garderobe aufgefunden. Die Ermittlungen gestalteten sich recht schwierig, was den Polizeipräsidenten der Stadt, Giuseppe Patta, aber keineswegs daran hinderte, lautstark Druck zu machen auf seine Untergebenen. Verstehen das vielleicht nicht, Kommissario, aber es handelt sich um einen der berühmtesten Künstler unserer Zeit. Ah ja. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun, um dieses Verbrechen aufzuklären. Wir können es nicht dulden, dass es den Ruf, ja die Ehre unserer Stadt schädigt. Kommissario Guido Brunetti war mit dem Fall beauftragt worden. Seine Frau stammte aus einem alten venezianischen Adelsgeschlecht und deshalb wurde von ihm eine besondere Sensibilität im Umgang mit der Prominenz erwartet. Er war jedoch nicht weit gekommen bisher. Er hatte den Regisseur Santoro befragt, der den Maestro hasste. Er hatte mit Sängern gesprochen, die den arroganten Deutschen fürchteten, vor allem wenn sie schwul oder lesbisch waren. Er hatte eine tiefe Verstörung bei der wesentlich jüngeren Ehefrau des Maestro gespürt, deren nervöse Verschlossenheit ihn irritierte. Und da waren Flavia Petrelli, Sopranistin und Star der Oper, und ihre amerikanische Freundin Brett Lynch, die ziemlich abweisend waren und die ihn belogen hatten. Aber was war nun wirklich geschehen hinter der Bühne im Teatro La Fenice? Auf einer Party bei seinen Schwiegereltern, dem Conte Falliere und der Contessa, hatte Brunetti den bekannten Kritiker Demetriano Padovani getroffen. Er war ein Nazi. Außerdem war er ein berüchtigter sexueller Erpresser. Klatsch! Und trotzdem war sich Brunetti sicher, dass dieser mysteriöse Tod des hochbewunderten Maestro mit dessen persönlicher Geschichte in Verbindung stand. Clemenza Santina. Sie ist über 70 Jahre alt. Vor dem Krieg war sie eine berühmte Sopranistin. Zwischen ihr und Wellauer ist irgendetwas gewesen, oder zwischen ihm und einer ihrer Schwestern, ich weiß es nicht genau. Sie hat, glaube ich, versucht, ihn umzubringen. Sie lebt übrigens in Venedig. Weißt du zufällig auch wo? Corto Mosca, Giudecca. Venezianisches Finale. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Zweiter Teil. Brunetti stand an Deck des Vaporetto und betrachtete das industrielle Inferno von Marghera in der Ferne. Schornsteine stießen flockige Rauchwolken aus, die sich an dem weißen, istrischen Marmor gütlich taten. Die Giudecca-Insel war ein Teil Venedigs, in den Brunetti selten kam. Obwohl man von der Piazza San Marco, ja eigentlich von der gesamten Vorderseite der Hauptinsel, die knapp 100 Meter hinüberschauen konnte, war sie vom Rest der Stadt doch seltsam isoliert. Immer wieder las man scheußliche Geschichten über die Giudecca in den Zeitungen. Kinder, die von Ratten gebissen wurden. Tote Junkies. Er stieg am Anleger Zitelle aus und ging links am Ufer entlang auf der Suche nach dem Eingang zum Corte Mosca. Der schmale, niedrige Durchgang lag tief im Schatten und stank nach Moder und Katzenpisse. Signora Santina? Ja? Was wollen Sie? Die Stimme war brüchig vom Alter. Schwer zu glauben, dass sie zu einer der großen Sängerinnen der Vorkriegszeit gehörte. Außerdem hörte er das ganze Misstrauen gegenüber Amtspersonen heraus, das allen Italienern, besonders den Älteren, zu eigen war. Signora, ich würde gerne mit Ihnen über den Maestro Helmut Wellauer sprechen. Sie brauchen nicht so zu schreien, ich höre noch gut. Sind Sie Polizist? Ja, Signora, das stimmt. Aber ich war schon immer ein großer Bewunderer Ihrer Kunst. Warum habe ich Sie dann noch nie hier gesehen, Lügner? Aber ich werde mit Ihnen reden. Sonst kommen Sie doch nur mit einem Stapel Papier wieder. Sie drängte sich an ihm vorbei und schob die Tür zu, sperrte den letzten Rest von Licht und Wärme aus. Na, kommen Sie, kommen Sie. Ich kann es mir nicht leisten, den ganzen Hof zu heizen. Hier entlang. In der Mitte der kleinen, düsteren Küche stand ein altmodischer Kerosinofen. Ein winziges Flämmchen flackerte darin. Direkt davor hatte die Alte einen schweren Sessel gerückt, auf dem so viele Decken übereinander lagen, wie die alte Frau Pullover anhatte. Sie wollen bestimmt Kaffee. Ach, das wäre sehr freundlich von Ihnen, Signora. Die Armut war fast eher zu riechen als zu sehen in der abgestandenen, fauligen Luft, wie sie typisch war für fast alle Erdgeschosswohnungen in Venedig. Nehmen Sie Zucker? Wenn Sie erlauben. Wellauer, also. Wenn er erwartet hatte, Hinweise auf eine Karriere zu finden, die so steil wie kurz gewesen war, hatte er sich geirrt. Das Einzige, was man als Erinnerungsstück hätte bezeichnen können, war ein großes Foto im silbernen Rahmen, das auf einem schäbigen Schreibtisch stand. Darauf waren, im Dreieck gruppiert, drei junge Frauen oder eher Mädchen zu sehen, die in die Kamera lächelten. Sie haben unter Wellauer gesungen, nicht wahr? Ja, in der Saison 1937 in München. In welcher Oper war das? Don Giovanni. Die Deutschen waren immer ganz wild auf ihre eigenen Opern, die Österreicher ebenso. Also haben wir ihnen Mozart vorgesetzt. Und Wagner. Natürlich hat er ihnen Wagner serviert. Er liebte Wagner. Wer? Wellauer? Nein, Il Bianchino, der Anstreicher. Hitler. Und der Maestro, hat er Wagner auch geliebt? Das tun sie alle, alle Deutschen. Es ist das Brütende, der Schmerz. Ich glaube, sie lieben das Leid bei sich und anderen. Kannten Sie den Maestro gut? Ja, ich habe ihn gut gekannt. Was können Sie mir über ihn erzählen, Signora? Er war eitel. Aber er hatte allen Grund dazu. Er war der größte Dirigent, mit dem ich je gearbeitet habe. Ich habe nicht unter allen gesungen. Meine Karriere war kurz. Aber von denen, die ich kennengelernt habe, war er der Beste. Die Musiker mochten ihn meist nicht. Aber sie hatten Achtung vor ihm. Er brachte es fertig, dass sie spielten wie die Engel. Sie sagen, Ihre Karriere sei kurz gewesen. Wodurch wurde sie beendet? Ich habe mich geweigert, für den Duce zu singen. Das war in Rom 1938. Ich dachte, die Liebe der Italiener für Kunst und Musik ginge so weit, dass ich es ungestraft tun konnte. Und was ist passiert, Signora? Ich musste bis zum Kriegsende in meiner Wohnung in Rom bleiben. Und als alles vorbei war, ich möchte nicht mehr darüber reden. Gut, dann über den Maestro. Stimmt es, dass Sie ganz persönliche Schwierigkeiten mit ihm hatten? Das ist alles 50 Jahre her. Was kann daran noch wichtig sein? Signora, ich möchte mir nur ein Bild von dem Mann machen. Je mehr ich über ihn weiß, desto besser kann ich vielleicht verstehen, wie er gestorben ist. Es war Gift, nicht wahr? Ja. Gut. Aber es tut mir leid, dass er umgebracht worden ist. Selbstmord wäre mir lieber gewesen. Dann wäre er nicht nur gestorben, sondern auch noch in die Hölle gekommen. Brunetti fror. Seine Zähne schlugen aufeinander. Er betrachtete die drei Mädchen auf dem Foto. Der Fotograf hatte sie dem Alter nach aufgestellt, die älteste links. Sie mochte Anfang 20 sein, die in der Mitte ein paar Jahre jünger. Die letzte war kaum mehr als ein Kind, vielleicht 12 oder 14. Welche sind Sie, Signora? Die mittlere. Clara war älter. Und Carmilla, sie war das Baby. Hatte ihr Ärger mit dem Maestro auch etwas mit ihren Schwestern zu tun, Signora? Ach, das ist zu lange her. Spielt es eine Rolle? Hatte er mit ihren Schwestern zu tun? Warum fragen Sie danach? Was spielt das für eine Rolle? Er ist tot. Sie sind tot. Sie sind alle tot. Minuten vergingen und Brunetti konnte nichts gegen die Kälte tun, die ihm weiter bis auf die Knochen drang. Wenn Sie Ihren Kaffee ausgetrunken haben, können Sie gehen. Draußen war es winterlich kühl. Trotzdem seufzte er wohlig und erleichtert auf, als er die schwache Nachmittagssonne auf dem Rücken spürte. Zurück im Büro überlegte er, wer ihm wohl sagen könnte, was sich damals zwischen der Santina und Wellauer abgespielt hatte. Ihm fiel sein Freund Michele Nahasconi ein, dessen Vater in den 30er Jahren Kritiker und Klatschkolumnist gewesen war. Sofort zapfte er diese Quelle an. Dann machte er sich auf zu seiner zweiten Unterredung mit Signora Wellauer. Sie wollten Fragen stellen, Kommissario, also stellen Sie sie. Es sind heikle Fragen. Aber Sie wollen trotzdem eine Antwort darauf. Aufrichtige Antworten, bitte. Gut, dann aufrichtige Antworten. Ich habe gehört, dass Ihr Mann die Homosexualität ablehnte. Ja, das stimmt. Warum? Was ist das jetzt? Psychologie? Als nächstes erzählen Sie mir, dass Helmut in Wahrheit selber homosexuell war. Signora. Ich war 2 Jahre mit dem Mann verheiratet und ich versichere Ihnen, es war nichts Homosexuelles an ihm. Ich glaube, er hat etwas dagegen, weil es seiner Vorstellung von der Ordnung des Universums zuwiderlief. Einem platonischen Ideal menschlichen Verhaltens. Schloss sein Missfallen auch Lesben ein? Männer stießen ihn mehr ab. Sein Interesse an Lesben hatte wohl eher etwas Lüsternes. Und Ihre Beziehung? Gab es da irgendwelche Eigentümlichkeiten? Ich nehme an, Sie meinen unsere sexuelle Beziehung. Und ich nehme an, ich könnte jetzt wütend werden. Aber ich sage schlicht nein. An unserer sexuellen Beziehung war nichts eigentümlich. Waren Sie ihm treu, Signora? Ja, ich glaube schon. Warum glauben Sie das nur? Das hat keinen besonderen Grund. Ich bin dieser vorhersehbaren Fragen nur schlicht müde. Und ich Ihrer unvorhersehbaren Antworten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Noch etwas. Seine Papiere sind Ihnen gestern Vormittag zurückgebracht worden. Ich würde sie mit Ihrer Erlaubnis gern noch einmal sehen. Kommissario, hätten Sie das nicht tun sollen, solange Sie bei Ihnen waren? Sie wurden versehentlich zu Ihnen zurückgebracht, bevor ich Gelegenheit hatte, Sie einzusehen. Ich würde gerne einen Blick darauf werfen, wenn ich darf. Außerdem möchte ich mit Ihrer Haushälterin reden. Die Papiere sind in Helmuts Büro, 2. Tür links. Bei der Durchsicht der Papiere fiel ihm ein ledergebundenes Notizbuch in die Hände, ein Terminkalender. Von S 17 Uhr, Erich und H 20 Uhr, D und G T bei Demel 16 Uhr. Er blätterte 3 Monate zurück und sah eine Fülle von Terminen, die ein halb so alter Mann wie Wellauer kaum geschafft hätte, eine Liste von Verabredungen, die kaum Luft ließ, je weiter er zurückging. Erich, 8 Uhr. Immer wieder Erich. Sind Sie fertig? Ja. Ich habe im Terminkalender Ihres Mannes gerade gesehen, dass er in den letzten Monaten weit weniger aktiv war als früher. Gab es dafür einen besonderen Grund? Helmut sagte, er sei müde und hätte nicht mehr die alte Energie. Aber er hat nicht alle unsere Verabredungen in seinen Terminkalender eingetragen. Dieser Wandel interessiert mich. Sie haben mich nach der sexuellen Beziehung zu meinem Mann gefragt, Kommissario. Davon steht bedauerlicherweise nichts in dem Terminkalender. Mir fiel auf, dass der Name Erich häufiger auftaucht. Darf ich fragen, wer das ist? Erich Steinbrunner, er ist Arzt. Er und seine Frau Hedwig sind Helmuts älteste Freunde. Ihre nicht? Doch, aber Helmut kannte sie viel länger als ich. Brauchen Sie die Adresse? Ja, Signora. Danke. Ach nein, Ihre Haushälterin. Ich möchte mit ihr sprechen. Wenn Sie unbedingt wollen, ich rufe Sie. Madame Bredes, die Haushälterin, war Belgierin. Zwei Dinge seien ihr aufgefallen. Wellauer sei ihr älter erschienen als früher, sagte sie, und er habe eine Brille aufgesetzt, wenn er sich mit ihr unterhalten habe, so als ob er dann besser hören könne. Das andere habe sie mir gespürt. Eine gewisse Abkühlung im Verhältnis der beiden Eheleute. Sie seien anders miteinander umgegangen, kühler, distanzierter. Als Brunetti die Wohnung verließ, blieb er im Treppenhaus stehen und schaute aus dem Fenster. Nicht weit entfernt breitete der Engel auf dem Glockenturm segnend die Flügel über die Stadt und alle, die darin leben. Im Theater hatte sich Brunetti mit einem Orchestermitglied verabredet. Er wollte wissen, ob die Musiker auch den Verfall Wellauers bemerkt hätten oder sonst etwas Ungewöhnliches. Meinen Sie an der Aufführung oder am Maestro? An beiden. Die Vorstellung. Schlechte Anleitung vom Maestro. Ach, keiner wusste so recht, was er eigentlich machen sollte. Es war schlimm. Als hätte ihm plötzlich sein Alter erreicht. Glauben Sie, dass der Maestro es gemerkt hat? Ich weiß nicht, wie die Sänger das durchgestanden haben. Wir im Orchester waren jedenfalls völlig durch den Wind. Aber Wellauer lächelte, so ein komisches Lächeln, als hätte ihm gerade jemand einen Witz erzählt. Dann stieg er vom Podium. Das war das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe. Alle Beteiligten, erste Acht auf ihre Positionen. Orchester, bitte Platz. So, Kommissario, Sie haben es gehört, ich muss dann. Brunetti suchte eine Position, von der aus er beobachten konnte, wie viele Leute während einer Vorstellung und in den Pausen hinter der Bühne herumliefen und wie leicht man unbemerkt in die Garderobe des Dirigenten eindringen konnte. Kommissario, kann ich Ihnen helfen? Oh, oh, Miss Lynch. Sehen Sie sich die Traviata nicht an? Wenn Sie versprechen, es Flavia nicht zu sagen, gestehe ich Ihnen hiermit, dass ich Verdi nicht sonderlich mag. Ich ziehe Mozart und Händel vor, aber die singt Flavia nicht so gern. Haben Sie versucht, sie zu bekehren? Ich habe sie zu einigen Dingen bekehrt, aber von Verdi kann ich sie offenbar nicht weglocken. Wollen Sie ein Glas Wein? Sehr gern, Signorina. Dann nehmen Sie Platz. Danke. Ich heiße Brett und ich weiß, dass Sie Guido heißen. Trinken wir darauf? Ja, trinken wir darauf, Brett. Sie sind gekommen, um noch einmal mit Flavia zu sprechen. Nein, an sich nicht. Obwohl ich noch mal mit ihr sprechen muss. Warum? Um sie zu fragen, warum sie mich belogen hat. Warum sie nach dem ersten Akt in Wellauers Garderobe war. Ach, war sie das? Es gibt Zeugen. Ja, was ist das für ein Wein? Das ist sehr gut. Barolo. Aber nicht nach dem zweiten Akt, da war sie hier oben bei mir. Bei unserer letzten Unterhaltung haben auch Sie mich belogen. Sie haben doch bestätigt, dass Signora Petrelli nicht bei Wellauer war. Können Sie einen Grund nennen, warum ich glauben sollte, dass Sie jetzt die Wahrheit sagen? Ja, sie ist nach dem ersten Akt bei ihm gewesen. Seit Tagen hatte er Katz und Maus mit ihr gespielt, hat gedroht, ihrem Ex-Mann zu schreiben. Sie wissen doch, es geht um das Sorgerecht für die Kinder. Eine Lesbierin ist doch nicht in der Lage, Kinder zu erziehen, meinen die italienischen Behörden. War er dazu fähig, ihrem Ex-Mann zu schreiben? Der Mann war zu allem fähig, glauben Sie mir. Er sah sich als eine Art Hüter menschlicher Moral. Er ertrug es nicht, dass jemand seiner Definition von richtig und falsch zuwiderlebte. Und wozu war sie fähig? Flavia? Ich glaube nicht, dass sie es auf diese Weise tun könnte, nicht so kaltblütig. Sie würde alles Mögliche tun, um ihre Kinder zu behalten, aber... Was machen Sie beruflich, Brett? Ich bin Archäologin, China. Ich habe vor 3 Jahren bei der Ausstellung chinesischer Kunst im Dogenpalast geholfen. Da habe ich dann auch Flavia kennengelernt. Danach musste ich wieder nach Xi'an. Dort ist das Ausgrabungsfeld. Die Terrakotta-Soldaten? Das ist nur der Anfang. Es sind Tausende, viel mehr, als wir uns vorstellen können. Wir haben noch nicht einmal angefangen, die Schätze im Hauptgrab auszugraben. Werden Sie zurückgehen nach China? Ich glaube schon. Haben Sie ihr das gesagt? Ob sie mir was gesagt hat? Dass Sie die Traviata nicht leiden können. Das ist gelogen, darüber haben Sie nicht gesprochen. Aber ich habe jetzt keine Zeit, weiterzureden. Wenn Sie so freundlich wären, meine Garderobe zu verlassen, ja. Ich würde mich gerne für den nächsten Akt umziehen. Ja, sicher, Signora, sicher. Draußen blieb er stehen und lauschte, ein Ohr an der Tür, nicht im Mindesten beschämt über sein Tun. Aber was immer sie sich zu sagen hatten, es wurde mit leiser Stimme gesagt. Kurz nach dem zweiten Aufruf des Inspizienten kam der Dirigent aus der Garderobe. Sobald er außer Sicht war, ging Brunetti ganz beiläufig hinein. Niemand sah ihn dabei und wenn doch, so interessierte es niemanden. Jeder hätte also unbemerkt in Wellauers Garderobe gehen können, um ihm das Gift in seinen Kaffee zu träufeln. Als er nach Hause kam, war es zu spät, um noch Paola und die Kinder zum Essen auszuführen, wie er es vorgehabt hatte. Außerdem erschnupperte er schon auf der Treppe die vermischten Düfte von Knoblauch und Rosmarin. Ciao, Papa. Im Fernsehen warf gerade der Tenor eine Handvoll Papiergeld in Flavia Petrellis Gesicht. La Traviata, live aus dem La Fenice. Ach, warum hat er das getan, Papa? Ich dachte, er liebt sie. Er dachte, sie geht mit einem anderen Mann aus. Er ist eifersüchtig. Rodrigo, ich mache uns was zu essen. Paola! Er hat doch gar keinen Grund, das sieht doch jeder. Ach, ist ein Blödmann. Außerdem ist das ihr Geld, oder? Solange sie alles bezahlt, hat sie auch das Recht zu tun, was sie will. Das ist nicht immer so, mein Schätzchen. Bei den meisten meiner Freunde ist es so. Wenn ihre Mütter nicht arbeiten wie Mama, dann entscheiden die Väter alles. Und manche haben sogar eine Geliebte. Und sie können es tun, weil sie das Geld verdienen. Nicht einmal Paola hätte wohl das patriarchalische System so genau zusammenfassen können. Genau genommen hörte er aus Chiaras Rede die Stimme seiner Frau heraus. Chiara, sei ein Engel und hol deinem armen alten Vater ein Glas Wein aus der Küche. Ja, weiß oder rot? Ich habe hier noch etwas Prosecco, wenn es recht ist. Nachher gibt's was Besseres. Danke, mein Schatz. Ich hatte gar keine Ahnung, dass die Petrelli so gut ist. Glaubst du, sie hat es getan? Möglicherweise. Sie ist eine hervorragende Sängerin und eine gute Schauspielerin. Und intelligent ist sie auch, glaube ich. Ja, was denn? Ist sie's? Ach komm, Paola, du weißt doch, dass ich mich immer irre, wenn ich es mit Intuition versuche. Wenn ich zu viel Verdacht hege oder zu früh. Ich weiß nicht, was ich von ihr halten soll. Also gut, essen jetzt. Chiara, kommst du? Ja, gibt es ein Dessert? Michele Narasconis Anruf kam um 1 in der Nacht und riss Brunetti aus einem wirren, unruhigen Schlaf. Ja? Guido, hier ist Michele. Michele. Ach ja, Michele, schön, dass du anrufst. Ich habe mit meinem Vater gesprochen. Er konnte sich an alles erinnern. Und? Also, da war was zwischen Wellauer und der Clemenza Santina. Tatsächlich? Ja, und nicht nur mit ihr. Sie hatte doch Schwestern. Und es sieht so aus, als habe Wellauer alle drei vernascht. Ach. Und dann gab es eine illegale Operation, wie man das damals nannte. Auch damals hat niemand was Genaues erfahren, aber sie ist gestorben. Und die dritte ist nach Argentinien ausgewandert. Vielen Dank, Michele. Guido, nicht zu danken. Ich weiß ja, dass du an mich denkst, wenn du den Fall gelöst hast. Ich möchte schon als Erster informiert werden. Aber sicher, Michele. Gute Nacht. Im Dunkeln sah er das Foto in Clemenza Santinas Behausung vor sich. Das sorgfältig arrangierte Dreieck, in dem die drei Schwestern posierten. Eine war seinetwegen gestorben. Der andere hatte sich durch ihre Liaison mit ihm womöglich die Karriere verdorben. Nur eine war ihm entkommen. Und dazu hatte sie nach Argentinien gehen müssen. Stoppelbärtig und zerknittert stand er am Morgen auf seiner Terrasse, schlürfte seinen Kaffee und blickte zu der Stelle am Horizont, wo die Dolomiten anfingen. Es musste nachts ziemlich geregnet haben, denn die Berge waren aufgetaucht, hatten sich über Nacht herangeschlichen und standen wie hingezaubert in der klaren Morgenluft. War das Michele heute Nacht? Er hat mir von der Sache mit Wellauer und der Santina erzählt. Und sie hatten was miteinander. Wie lange ist das her? Ungefähr 50 Jahre. Hat er die alte Frau auch davon erzählt? Kein Wort. Ich muss noch mal mit ihr reden. Heute Vormittag? Ich muss erst ins Büro heute Nachmittag. Wenn du zu ihr gehst, zieh die braunen Schuhe an. Sie würden ihn gegen die Kälte schützen, aber gegen das Elend konnte ihn nichts schützen. Die Übersetzungen der angeforderten Dossiers aus Deutschland waren Monumente deutscher Gewissenhaftigkeit. Durch das Fehlen der Informationen aus den Kriegsjahren waren sie ein Beispiel für die ebenso deutsche Fähigkeit, eine Wahrheit durch schlichtes Ignorieren zu beseitigen. Ja? Dottore Steinbrunner. Ah, danke. Stellen Sie bitte durch. Pronto? Ja, hier ist Dr. Erich Steinbrunner. Mit wem spreche ich? Herr Kommissario Guido Brunetti von der Stadtpolizei Venedig. Ich untersuche den Tod von Maestro Wellauer. Sie waren befreundet. Darf ich Ihnen einige Fragen stellen? Ja, bitte? Sind Sie praktischer Arzt? Hals, Nasen, Ohren. Ach so. Ja, ich bin hier in Deutschland als der Sängerdoktor bekannt. Ah ja. Aus Wellauers Terminkalender geht hervor, dass Sie sich in den letzten Monaten regelmäßig getroffen haben. War das nur privat? Ich habe ihn auch untersucht. Könnten Sie, meine, würden Sie mir die Ergebnisse mitteilen? Bevor ich das tue, hätte ich gerne gewusst, warum Sie das für wichtig halten. Wissen Sie, ich versuche so viel wie möglich über seinen Gesundheitszustand zu erfahren. Denken Sie bitte daran, dass mir jeder Hinweis helfen könnte, den an seinem Tod Schuldigen zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Paola hatte ihm oft gesagt, dass man von einem Deutschen nur etwas bekommen konnte, wenn man ihm mit Recht und Gesetz kam. Die schnelle Reaktion seines Gesprächspartners zeigte ihm, dass sie offenbar Recht hatte. Ja, in dem Falle helfe ich gern. Also, Stimme, Hals und Augen waren in Ordnung. Allerdings bestand ein geringfügiger Hörverlust. Und das war es auch, was ihn eigentlich zu mir geführt hatte. Und Ihre Ergebnisse, Doktor? Ein leichter Hörverlust. Weniger als 10%. Minimal. Hätte es ihn beim Dirigieren behindert? Genau das wollte Helmut wissen. Ich habe ihn beruhigen können. Erinnern Sie sich sonst noch an etwas, Doktor? Ja, er fragte mich, ob ich ihm in Venedig einen Arzt empfehlen könnte. Ich hielt das für überflüssig. Aber schließlich nannte ich ihm einen Kollegen, Dr. Valerio Treponti. Eine letzte Frage, Doktor. Ist Ihnen in den letzten Monaten etwas aufgefallen an ihm? Irgendein Anzeichen, das ihn etwas besonders beschäftigte oder ängstigte? Ja, vielleicht war da was. Es könnte etwas mit Elisabeth zu tun haben, seiner jungen Frau. Sobald Steinbrunner aufgelegt hatte, wählte Brunetti die Auskunft und ließ sich die Nummer von Dottore Treponti geben, verabredete einen Termin bei ihm und machte sich sofort auf ins Galligiante zum Essen. So genau wusste er nicht, warum er sich mit dem Kritiker Padovani verabredet hatte. Sicherlich, er wollte Informationen über die Petrelli. Flavia Petrelli, ein einfaches Mädchen vom Lande, macht Karriere, heiratet einen spanischen Industriellen. Er hat sie geprügelt, ziemlich regelmäßig und ziemlich brutal. Mithilfe der Frau des italienischen Botschafters ist sie geflohen. Sie sang wieder, hatte Liebschaften. Und dann erschien L'Americana. Kennst du sie? Brett Lynch, ja. Und? Was hältst du von ihr? Ich mag sie. Ich auch. Eine intelligente Frau. Archäologin. Ich habe ihre Bücher über chinesische Kunst gelesen. Und wenn sie nicht jetzt schon die bedeutendste Archäologin auf diesem Gebiet ist, dann wird sie es bald sein. Ich verstehe nicht, was sie in Flavia sieht. Denn Flavia ist, so genial sie auch sein mag, im Grunde ein ziemliches Missstück. Bist du mal in ihrer Wohnung gewesen? Diese Oberlichter. Wie hat sie das nur geschafft? Als sie keinen Handwerker fand, der ihr die Fenster ohne Genehmigung machen wollte, ist sie selber aufs Dach gestiegen, hat die Ziegel runtergenommen, Löcher geschnitten und die Rahmen gebaut. Und dann? Als die Fenster drin waren, hat sie beim Stadtplanungsamt angerufen und denen erzählt, was sie getan hat. Sie bat jemanden vorbeizuschicken, um die Höhe der Strafe festzusetzen. Woher hat sie das viele Geld? Woher kommt amerikanisches Geld? Stahl. Eisenbahn. Es spielt keine Rolle, ob du raubst oder mordest, um es zu kriegen. Der Trick besteht nur darin, es 100 Jahre lang zu behalten. Dann gehörst du zur Aristokratie. Ist das so wesentlich anders als hier? Natürlich. Hier muss man es 500 Jahre behalten. Dottore Trepontis Praxis lag nicht weit von der Universität in einem modernen Gebäude. Als Venezianer kam Brunetti nicht auf die Idee, den Fahrstuhl zu benutzen, sondern ging die Treppe zum dritten Stock hinauf. Ja, er sagte, er höre seit einiger Zeit schlechter und bat mich um eine Untersuchung. Das war am 3. November. Meiner Schätzung nach hatte er noch 60-70% des normalen Hörvermögens. Was mich aber bestürzte, war seine Äußerung, er habe vorher keinerlei Hörprobleme gehabt. Sie seien plötzlich im vergangenen Monat aufgetreten. Wäre das bei einem Mann seines Alters normal? Er sagte, er sei 62. Er war 74. Das würde auch nichts Wesentliches ändern, denn der Schaden trat plötzlich auf. Und da er das Nervengewebe betraf, war er irreversibel. Da mir das Ganze doch recht schwerwiegend erschien, habe ich nach 14 Tagen eine weitere Untersuchung gemacht. Das Gehör war noch schlechter geworden. Auch dies irreversibel. Haben Sie eine Vorstellung, was einen solchen Hörverlust bewirken könnte, so plötzlich? Jedenfalls nicht allein das Alter. Es könnte sich um eine Infektion gehandelt haben, aber die geht meist mit Schmerzen einher oder Gleichgewichtsstörungen. Eine andere Möglichkeit, die ich angesprochen habe, war die Einnahme von Antibiotika. Das schien ihn sehr zu interessieren. Antibiotika? Ja. Eine Nebenwirkung, durchaus nicht üblich, aber möglich, ist die Schädigung des Hörnervs. Allerdings müsste die Dosis schon massiv sein. Ich fragte ihn, ob er welche nehme, aber er verneinte. Wenn ich ihn jetzt noch einmal untersuchen könnte, könnte ich vielleicht mehr sagen. Besteht die Möglichkeit, dass er noch einmal zu einer Untersuchung herkommt? Der Mann ist tot. Darf ich nach der Todesursache fragen? Er wurde vergiftet. Und mit welchem Gift, wenn ich fragen darf? Zyankali. Oh, wenn es Arsen gewesen wäre, hätte es einen Hörverlust derart auslösen können, wie er ihn offenbar hatte. Das heißt, wenn es ihm über einen längeren Zeitraum verabreicht worden wäre. Brunetti war vor 8 wieder zu Hause, wo er feststellen musste, dass Paola mit den Kindern ins Kino gegangen war. Er aß etwas Salami und Oliven und trank ein Glas Chianti dazu. Pronto. Hallo, hier ist Brett. Ja? Tut mir leid, dass ich Sie zu Hause störe, Guido, aber ich würde gerne mit Ihnen reden, wenn es geht. Ist es wichtig? Ja, es geht um Flavia. Sie hat einen Brief bekommen von seinem Anwalt und wir haben über die Auseinandersetzung gesprochen, die sie mit Wellauer hatte. Guido, sind Sie noch da? Ja, wo sind Sie? Bei mir zu Hause, aber da können wir uns nicht treffen. Erkennen Sie die Girobar am Campo Santa Marina? Die kenne ich, ja. In einer Viertelstunde? Das Giro war eine verrauchte, trostlose Kneipe, eine der wenigen Bars in der Stadt, die nach 10 noch geöffnet hatten. Brett Lynch saß an einem kleinen Tisch im Hintergrund der Bar, den Blick auf die Tür gerichtet. Als sie ihr Lächeln sah, war er froh, dass er gekommen war. Er schreibt, dass Flavia ein unmoralisches und widernatürliches Leben führe. Das soll wohl ich sein. Sie hat mir den Brief gezeigt. Ich kann es nicht glauben. Er schreibt, dass sie Anklage erheben und darum verlangen würden, dass der Vater wieder das Sorgerecht bekommt. So eine amtliche Absichtserklärung. Sie teilen es uns offiziell mit, das heißt Flavia. Und was noch? Musst du mit jemandem reden? Entschuldigen Sie, ich habe Sie nicht verstanden. Ich musste mit jemandem darüber reden. Ich habe sonst niemanden. Sie hatte einen Großteil ihres Lebens in dieser Stadt verbracht Und da gab es niemanden, mit dem sie darüber reden konnte? Nur den Polizeibeamten, dessen Aufgabe es war, herauszufinden, ob sie eine Mörderin liebte? Brunetti fühlte sich irritiert und geschmeichelt. Diese Frau war seit 2 Jahren verliebt und hatte es keinem Menschen erzählt. Außer ihm. Niemanden. Ich habe keinem Menschen von Flavia erzählt. Sie wollte kein Gerede, sei nicht gut für ihre Karriere. Ich habe nie mit jemandem darüber gesprochen. Und Flavia, was sagt sie dazu? Ja, sie gibt Ihnen die Schuld. Ja, sie sagt, das alles wäre ohne mich nicht passiert. Das Schlimme ist, dass es stimmt. Aber ich liebe sie nun mal. Die Tränen liefen mir übers Gesicht und ihre Nase tropfte. Danke. Ohne die geringste Verlegenheit nahm er sein Taschentuch und tupfte ihr damit das Gesicht ab. Es stand in dem Brief, woher die Information kam. Nein, aber es muss Wellauer gewesen sein. Na gut, als Zeuge fällt Wellauer aus. Der Anwalt will sie mit einer Drohung nur einschüchtern. Entschuldigung. Also, das ist Ihnen jedenfalls gelungen, diese Mistkerl. Zwei Cognac, zwei Doppelte. Flavia hat abscheuliche Sachen gesagt. Ganz schreckliche Dinge. Sie wird es vergessen, Brad. Wer solche Sachen sagt, vergisst es meist schnell wieder. Aber ich nicht. Was wollen Sie jetzt tun? Nach Hause gehen, sehen, ob sie da ist. Sehen, was passiert. Als Brunetti das hörte, merkte er, dass er sich nicht einmal dafür interessiert hatte, ob Flavia Petrelli eine eigene Wohnung in der Stadt besaß, dass er gar nicht auf die Idee gekommen war, ihr Verhalten sowohl vor wie nach Wellauers Tod zu untersuchen. Konnte man ihn so leicht hinters Licht führen? Es gab ihm zu denken, wie leicht er sich von dieser Frau hatte entwaffnen lassen. Kommen Sie. Ich begleite Sie bis Santi Giovanni e Paolo. Ja, das ist eine gute Idee. Draußen schob er, da es Nacht und für ihn Gewohnheit war, beim Gehen seinen Arm unter den ihren. Sie schwiegen beide. Ihm wurde bewusst, wie weiblich sie sich anfühlte, wie ihre Hüfte sich wölbte, wie angenehm es war, wenn sie sich enger an ihn drückte, um Entgegenkommenden in den schmalen Gassen auszuweichen. All das bemerkte er, während er sie nach Hause begleitete zu ihrer Geliebten. Tja, dann gute Nacht. Gute Nacht. Unter dem Reiterstandbild Coglionis sagten sie sich gute Nacht. Nichts weiter. Brunetti ging durch die stille Stadt nach Hause, aufgewühlt durch das, was er eben gehört hatte. Der nächste Morgen war so trübe wie Brunettis Stimmung. Im Laufe der Nacht war dichter Nebel aufgekommen. Als er aus dem Haus trat, schlugen ihm die kalten Schwaden ins Gesicht und krochen in seinen Kragen. In der feuchtkalten Luft war der Katzengeruch in der Corte Mosca noch beißender. Was wollen Sie? Was ich letztes Mal auch wollte, Signora. Und was wäre das? Ich möchte wissen, was mit Ihrer Schwester geschehen ist. Ich muss mehr über Wellauer wissen, damit ich verstehen kann, warum er gestorben ist. Und ob er es verdient hat, zu sterben. Setzen Sie sich. Signora, wir alle verdienen es, zu sterben. Aber niemand sollte für uns entscheiden dürfen, wann. Ach, du liebe Güte. Sie sind ja ein richtiger Jesuit, was? Und wer hat entschieden, wann meine Schwester sterben sollte? Und wie? Sie ist 1939 in Rom gestorben, nicht wahr? Sie ist nicht einfach gestorben. Sie ist verblutet. Sie ist in dem Hotelzimmer verblutet, in das er sie nach der Abtreibung gebracht hat und in dem er sie nie wieder besucht hat. Erst 2 Tage nach ihrem Tod erfuhr ich davon. Ich musste erst einen Polizisten niederschlagen, ihm ins Gesicht treten, um aus dem Haus zu kommen. Wir haben sie noch am selben Tag beerdigt. In einem kleinen weißen Sarg. Kein Priester kam wegen der Art ihres Todes. Das Grab war sehr klein. Wie ist es dazu gekommen? Ihre Schwester und Wellauer. Ich habe sie bekannt gemacht. Sie kam nach Deutschland, um mich singen zu hören. War Wellauer ihr... Ich meine, waren sie zusammen? Ja, er war mein Liebhaber. Und seine Affäre mit ihrer Schwester? Affäre! Seine Affäre mit meiner Schwester. Meine Schwester war 12 Jahre alt. Wir haben sie in ihrem Kommunionkleid begraben. So klein war sie noch, ein Kind. Er hat sie vergewaltigt. Verstehen Sie jetzt, Kommissario, warum ich froh bin, dass er tot ist? Und warum ich sage, dass er es verdient hat? Verschwinde aus meinem Haus! Verschwinde aus meinem Haus, du Schwein! Du Schwein! Ihr Schlag verfehlte ihn nur knapp. Brunetti sprang von ihr weg und stolperte über ein Stuhlbein. Er floh vor ihrem wilden Zorn. Fröstelnd stand er im Nebel, erschüttert von der Wut, die er entfacht hatte. Er zwang sich, tief durchzuatmen und den Moment zu vergessen, als er wirklich Angst vor der Frau gehabt hatte. Angst vor der enormen Wucht der Erinnerung. Jotti, ich brauche den Autopsiebericht. Wo ist der denn? Er muss auf Ihrem Schreibtisch liegen. Ich habe ihn jedenfalls... Hier. Spuren subkutaner Blutung. Ursache unbekannt. Ja, die Einstiche. Das ist nicht geklärt worden. Er hat Spritzen bekommen, aber nicht von seinen Ärzten. Seine Frau? Mit einer abrupten, ungraziösen Bewegung zog Signora Wellauer die Tür auf und trat beiseite. Ja? Schweigend ging sie voraus in das Zimmer, in dem sie sich schon zweimal gegenübergesessen hatten. Der Pathologe hat bei der Autopsie Spuren subkutaner Blutungen am Körper ihres Mannes festgestellt. Dr. Rizzardi meinte, es hätte alles Mögliche sein können. Vitamine, Antibiotika. Er sagte, dass ihr Mann sich nicht selbst gespritzt haben kann. Signora Wellauer, haben Sie Ihrem Mann Spritzen gegeben? Es waren Vitaminspritzen. Woher hatten Sie das Mittel? Aus Berlin, aus irgendeiner Apotheke. Ich habe das Rezept selbst ausgestellt. Haben die Spritzen sein Befinden gebessert? Nein, ich habe die Behandlung dann auch abgebrochen, nach 6 oder 7 Wochen. Haben Sie das beschlossen oder Ihr Mann? Was ist das für ein Unterschied? Es hat nicht geholfen, also hat er sie nicht mehr bekommen. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, wer entschieden hat, die Behandlung nicht fortzusetzen, Signora. Und ich glaube, Sie wissen das. Dann war er es wohl, der entschieden hat. Sollen wir langsam damit aufhören? Ich mochte solche Spiele noch nie und Ihre Stärke sind sie auch nicht gerade. Brunetti hatte im Laufe der Jahre unzählige Male miterlebt, wie Menschen an den Punkt kamen, an dem sie, wie widerstrebend auch immer, die Wahrheit sagten. Es waren keine Vitaminspritzen, es war ein Antibiotikum. Wie lange hat es gedauert, bis er die Wirkung spürte? Ein paar Wochen. Wodurch ist ihm der Verdacht gekommen? Er ist zu Erich gegangen, deswegen. Kommissario, Sie wissen das, sonst wären Sie nicht gekommen, um diese Fragen zu stellen. Und als wir hier in Venedig waren, hat er plötzlich eine Hörbrille getragen. Daher wusste ich, dass er hier bei einem anderen Arzt gewesen sein musste. Wann war Ihnen klar, dass er es wusste? Vor etwa 2 Wochen. Er wusste, wie sehr ich ihn liebte und konnte nicht glauben, dass ich ihm so etwas antun würde. Als ich damit begonnen hatte, gab es Momente, da konnte ich es selbst nicht glauben. Wann ist Ihnen klar geworden, dass er wusste, was Sie ihm gespritzt hatten? Eines Abends kam er früh von der Probe, ich hörte ihn auf dem Flur. Er war noch im Mantel und hatte die Partitur von La Traviata unterm Arm. Er kam herein, stand da und sah mich an. Er sagte, das hast du getan, nicht wahr? Haben Sie ihm geantwortet? Das war ich ihm wohl schuldig. hatte ihnen gedroht. Wollte er die Polizei anschalten, sie bestrafen. Was hätte das geändert? Niemand konnte ihm sein Gehör wiedergeben. Und er konnte mich nicht bestrafen. Außer durch das, was er getan hat. Und was war das? Wenn Sie so viel wissen, wie es den Anschein hat, dann wissen Sie ja wohl auch das. Warum sollte er versuchen, Sie auf diese Weise zu bestrafen? Meinen Sie, indem er es so hinstellt, als ob ich ihn umgebracht hätte? Ja. Er war gewissermaßen seine Musik. Und Sie habe ich statt seiner getötet. Er war schon tot, als er starb. Ich hatte seinen Geist getötet. Am Premierenabend hat er nur gesagt, was er vorhatte. Indirekt. Er zitierte aus Tosca. Finire così, così. Ich verstand es in dem Moment nicht. So zu enden? Ja, so. Aber ich hätte es verstehen müssen. Tosca sagt es kurz, bevor sie sich umbringt. Sagen Sie mir, warum Sie es getan haben, Signora. Sie wissen es doch, oder? Ihre Tochter, Signora? Ich habe ihn mit meiner Tochter im Bett erwischt. Mit einem 13-jährigen Kind, Kommissario. Helmut konnte sehr gut mit Kindern umgehen. Abrupt hielt sie inne und verzog ihr Gesicht angesichts der grotesken Ironie ihrer Worte. Ich kam früher von einer Reise zurück. Als ich oben an der Treppe war, hörte ich sie. Ich dachte, Alexandra hätte einen Albtraum. Es war kein Schreien, nur ein Geräusch. Wie von einem Tier. Nur dieses Geräusch. Nur das. Ich ging in ihr Zimmer. Er war da. Bei ihr. Hat Ihr Mann sich dazu erklärt? Ein paar Tage später sagte er, Alex habe schlecht geträumt. Das war alles, was er dazu gesagt hat. Wir haben nie darüber gesprochen. Ich habe Alex zu ihren Großeltern nach München geschickt. Wann haben Sie sich entschlossen zu tun, was Sie getan haben? Ich weiß es nicht. Eines Tages war der Gedanke da. Das Einzige, was ihm wirklich wichtig war, was er wirklich liebte, war seine Musik. Also beschloss ich, ihm das wegzunehmen. Damals schien mir das gerecht. Und heute? Ja, es scheint mir immer noch gerecht. Alles, was passiert ist, kommt mir gerecht vor. Aber darum geht es ja nicht, oder? Brunetti wusste nicht mehr, worum es überhaupt noch ging. In all dem lag kein Sinn, keine Botschaft und keine Lehre. Es bestand nur noch aus menschlicher Schlechtigkeit und dem schrecklichen Unheil, das daraus erwächst. Was geschieht jetzt? Das weiß ich auch nicht. Haben Sie eine Ahnung, woher er das Zyankali hatte? Er hatte einen Freund, der ist Chemiker. Oder von einem der früheren Freunde aus dem Krieg. Er hatte viele einflussreiche Freunde damals und viele sind heute wieder einflussreich. Ich verstehe immer noch nicht, wie Sie es tun konnten. Ich bin froh, dass ich es getan habe und ich würde es wieder tun. Er war kein Anwalt und wusste nicht genau, wie man ihr Verbrechen bezeichnen würde. Körperverletzung, Diebstahl. Wenn man das Gehör eines Menschen stiehlt, was nimmt man ihm dann? Und ist es ein schlimmeres Verbrechen, wenn dem Opfer sein Gehör wichtiger ist als anderen Menschen das ihre? Signora, glauben Sie, er hat Sie hinter die Bühne gebeten, damit es so aussieht, als hätten Sie ihn umgebracht? Er sah sich als über dem Gesetz stehend. Über dem Gesetz, das wir anderen zu befolgen hatten. Ich glaube, er dachte, sein Genie gäbe ihm diese Macht, dieses Recht. Und weiß Gott, wir haben ihn darin bestärkt. Wir haben einen Gott der Musik aus ihm gemacht, sind vor ihm auf die Knie gefallen und haben ihn angebetet. Es wäre weniger schrecklich gewesen, wenn ich den Menschen umgebracht hätte. Das hätte den Gott unangetastet gelassen. Kein italienischer Richter würde eine Frau für das verurteilen, was sie getan hatte, wenn sie die Sache mit ihrer Tochter erklärte. Aber alles hing von der Aussage des Mädchens ab. Dieses Mädchens, das noch ein Kind war. Brunetti wusste, dass diese Frau eine solche Aussage niemals zulassen würde, ungeachtet aller Folgen. Hat Ihr Mann vor seinem Tod, bevor all das geschah, irgendwann einmal über sein Alter gesprochen? Hatte er Angst vor dem körperlichen Verfall? Ja, wir haben darüber gesprochen. Einmal, als wir alle mehr als genug getrunken hatten, haben wir mit Erich und Hedwig darüber gesprochen. Und was hat er gesagt? Es war Erich, der sagte, wenn er jemals nicht mehr als Arzt arbeiten könnte, dann werde er wissen, wie dem ein Ende zu machen sei. Signora, bitte hören Sie jetzt einmal ganz genau zu. Brunetti legte ihr die Hand auf den Arm. Dann erklärte er ihr, welche Aussage sie zu machen habe, dass ihr Mann wegen seiner zunehmenden Taubheit Depressionen gehabt habe, dass er als Musiker keine Zukunft mehr gesehen habe. Aber die Wahrheit... Signora, die Einzige, die wegen der Wahrheit leiden würde, ist die einzig Unschuldige, ihre Tochter. Wie mache ich das alles nur? Er hatte nicht die geringste Ahnung, was er ihr raten sollte. Er hatte noch nie einem Verbrecher geholfen, ein Alibi zu erfinden oder Beweise für sein Verbrechen in Abrede zu stellen. Er dachte an Chiara und entschied sich. Ich werde dem Staatsanwalt sagen, nach meinen Ermittlungen habe ihr Mann Selbstmord verübt, als er merkte, dass er taub wurde. Genauso wie es war. Genauso wie es war. Es war einfach undenkbar, dass jemand, der Musik liebte, so etwas hätte tun können. Seine Frau sagt ja, dass er sichtlich verstört war. Dieses Zitat überzeugte Brunetti, dass Pater seinen Bericht wirklich gelesen hatte. Ein Ereignis von unübertroffener Seltenheit. Und so empörend das Benehmen dieser Sängerin und ihrer Freundin auch ist, ist es doch unwahrscheinlich, dass eine von ihnen das psychologische Profil eines Mörders hat. Und die Witwe ist unmöglich, auch wenn sie Ausländerin ist. Keine Frau, die Mutter ist, könnte so etwas Kaltblütiges tun. Mütter haben einen Instinkt, der solche Dinge verhindert. Pata lächelte über sein brillantes Einfühlungsvermögen. Und Brunetti, entzückt das zu hören, lächelte auch. Ich gehe dann in mein Büro. Ja, ja. Ach, Kommissario. Ja? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Monate später bekam Guido Brunetti einen Brief in die Questura geschickt. Er kam aus China. Auf dem Umschlag stand kein Absender. Er riss ihn auf und heraus fiel das Polaroid-Foto einer juwelenbesetzten Krone. Wenn das Stück für einen menschlichen Kopf entworfen war, mussten die Edelsteine um das Juwel in der Mitte so groß wie Taubeneier sein. Er drehte das Foto um und las: Hier ist ein Stück der Schönheit, zu der ich zurückgekehrt bin. Brad Lynch. Keine weitere Mitteilung. Sonst war nichts in dem Umschlag. Venezianisches Finale. Kriminalhörspiel in zwei Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Donna Leon. Aus dem Amerikanischen von Monika Elvenspöck. Hörspielbearbeitung Daniel Grünberg. Sie hörten den zweiten Teil. Kommissario Brunetti, Michael König. Paola, Hille Darius. Pata, Wolfgang Hinze. Miotti, Christian Berkel. Signora Wellauer, Ulrike Krumbiegel. Clemenza Santina, Tilly Lauenstein. Brett Lynch, Corinna Kirchhoff. Flavia Petrelli, Jutta Lampe. In weiteren Rollen Karl-Heinz Butzen, Hans-Peter Bögel, Achim Hall, Friedhelm Ptock, Abak Safai Rath, Barbara van den Boom, Gerd Warmeling und Klaus Weiß. Die Erzählerin war Hannelore Hoger. Ton und Schnitt Klaus Hoeneß und Birgit Schilling. Regieassistenz Marie-Elisabeth Müller. Regie Hans-Gerd Krogmann.